Der Albtraum jedes Autofahrers. Er hält zum Einkaufen auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt und sieht, noch beim Betreten des Marktes, wie sein Auto an den Haken genommen und abgeschleppt wird. Grund? Er hatte das kleine Hinweisschild in der Zufahrt übersehen, das Parken nur mit Parkscheibe erlaubt. Matthias Schmitting, Sprecher des ADAC Nord. Im öffentlichen Verkehrsraum wäre das absolut unverhältnismäßig. Die Behörde hätte somit kaum eine Chance, hier vor Gericht durchzukommen. Und das Abschleppunternehmen würde zumindest auf einem Teil der Abschleppkosten sitzen bleiben. Den Rest müsste die öffentliche Hand begleichen. Auf einem Privatgelände sieht das anders aus. Besitzer von Privatparkplätzen dagegen können eigene Regeln aufstellen und Fahrzeuge, die sich nicht daran halten, abschleppen lassen. Besonders in Ballungszentren gibt es oft große Probleme mit Falschparkern. Parkplatzbesitzer, die die Bewirtschaftung ihrer Flächen Abschleppfirmen überlassen, verärgern möglicherweise einige Kunden, schaffen sich andererseits aber viele Probleme vom Hals. Die Firmen schleppen nicht nur Falschparker ab, sondern legen auch die Parkregeln fest und stellen Hinweisschilder auf. Letztendlich gehen hier dubiose Abschleppunternehmen auf Unternehmen zu. Das muss nicht nur der Lebensmitteldiscounter sein oder das große Lebensmittelunternehmen. Das kann auch der private Zahnarzt sein, das kann auch der Rechtsanwalt sein oder der Immobilienmakler. Also das ist letztendlich jedem überlassen, der sich an Abschleppunternehmen hier tatsächlich wendet. Und das ist ein Geschäftsmodell von Anfang an. Denn es geht darum, einerseits meinen Parkplatz freizuhalten. Und auf der anderen Seite geht es aber darum, dass das Abschleppunternehmen ordentlich Geld verdient. Und das kann es nur, wenn es dubiose Regeln für das Parken auf solchem Privatgrund aufstellt. Mitunter werden die Fahrzeuge nur ein paar Straßen weiter abgestellt und die Betroffenen unter Druck gesetzt. Sie müssen, um ihr Auto wiederzubekommen, zunächst die Rechnung bezahlen. Als angemessen fürs Abschleppen gelten 110 bis 150 Euro. Doch oftmals werden bis zu 260 Euro, in Einzelfällen sogar noch mehr verlangt. Wichtig in diesem Fall, dass die Rechnung nur unter Vorbehalt bezahlt und dies auch auf der unterschriebenen Quittung vermerkt wird. Nur dann besteht die Chance, gegen eine unrechtmäßige und überhöhte Rechnung vorzugehen. Matthias Schmitting vom ADAC. Wenn ich auf einem solchen Parkplatz abgeschleppt werden würde, würde ich selbstverständlich nachschauen, ob es andere gibt, denen es genauso widerfahren ist. Und dann würde ich versuchen, über eine Sammelklage dann an mein Geld wiederzukommen. Es gibt zum Beispiel eine wunderbare Seite auch im Internet, die heißt nepperschlepper.de. Dort findet man genau solche Fälle. Und wenn man sich überlegt, dass alleine jeden Monat 20.000 Menschen diese Internetseite besuchen, dann sieht man, da ist wohl ein gewisser Bedarf. Und es wird nach wie vor mit diesen üblen Methoden richtig Geld verdient. Zahllose Fälle beschäftigen die Gerichte. Eine einheitliche Rechtsprechung hat sich bislang nicht durchgesetzt. Ein aktuelles Verfahren gibt Geschädigten aber Grund zur Hoffnung. Eine Richterin im bayerischen Eichach sprach von einem verwerflichen Geschäftsmodell, das Menschen ungerechtfertigt in eine Notlage bringe. Die Inhaber der Abschleppfirma, die Autos von einem Supermarktparkplatz abschleppen ließen, wurden wegen Nötigung zu einem Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung und 5.000 Euro Geldstrafe verurteilt. Die Anwälte der angeklagten Firma haben Berufung eingelegt. Die Entscheidung steht noch aus.